Top 5. Die Kinocharts-Kolumne. Ladies and gentlemen, Miss Olivia de Havilland. The fabulous world of motion pictures, so wonderfully represented tonight, is always just around the corner at your local theater. Why aren't you at the movies? Ja, schon 1960 hatte das Kino mit sinkenden Publikumszahlen zu kämpfen und deshalb musste Olivia de Havilland bei den Oscars Werbung für das Kino nebenan machen. Und der Oscar als Zuschauergarant hat auch schon lange ausgedient. Immer wieder wird gefragt, warum Filme, die den Oscar gewinnen, so wenig Umsatz machen, gerade in den USA. Hartwig Tegeler hat sich mal die 5 Oscar-Gewinner rausgesucht, die dann am wenigsten Geld an der Kinokasse erwirtschaftet haben. Würden Sie jetzt den Film starten? Entschuldige, ich möchte nur was wissen. Was? Warum bist du aus dem Film raus? Platz 5, Spotlight von Tom McCarthy, 2016, 45 Millionen Dollar. Die Geschichte über ein Journalistenteam, das den Missbrauch katholischer Priester an Kindern aufdeckt. Sie sagen uns, wenn wir eine Story über 50 pädophile Priester in Boston bringen... Mike's verursacht zwar Krach, ändert die Dinge allerdings kein bisschen. Konzentrieren wir uns auf die Institution. Ohne den Suspense von Die Unbestechlichen, ohne die fiebrige Atemlosigkeit von Reporter des Satans oder Nightcrawler, jede Nacht hat ihren Preis, ohne schockierende Szenen und Bilder über den Missbrauch. Nein, Spotlight beschreibt präzise, mit ungeheuer intensiver Sachlichkeit die Recherche der Journalisten. So wird der Film zu einer grandiosen Studie über gesellschaftliche Systeme von Verlogenheit, geistiger Korruption und Feigheit. So entsteht sowas. Irgendeiner übt Druck auf einen anderen aus und eine ganze Stadt zieht einfach weg. Vielleicht war das Problem. Kein Superheld bringt hier Rettung. Nur hart arbeitende, sture, engagierte, mutige Menschen lindern das Leid von Menschen ein wenig. Platz 4. The Artist von Michel Hazanavicius, 2011. 44,7 Millionen Dollar. Die Presse konnte sich die Finger wundschreiben von einer wunderbaren, brillanten Liebeserklärung an das klassische Hollywood und das Filmemachen sprechen. Aber diese Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Stars in der Übergangsphase vom Stumm- zum Tonfilm war ein Schwarz-Weiß-Film. Dann noch ein Stummfilm. Und dann gab es nur einen französischen Star namens Jean Dujardin, den die US-Kinogänger erst später in Filmen von Martin Scorsese oder George Clooney kennenlernen sollten. Nein, das konnte nichts werden in der schnöden US-Kinokassenrealität. Da half dann auch Jack, der Jack Russell Terrier, bester Freund des stürzenden Stummfilmstars, nichts. Dabei kommen Hunde im Film an sich immer super. Der Kaiser behielt auch seine Paläste und es wurde ihm eine jährliche Apanage von 4 Millionen Dollar zugestanden. Platz 3. Der letzte Kaiser von Bernardo Bertolucci, 1987, 44 Millionen Dollar. Gigantische Bilderoper, Farbenpracht, Schauwerter en masse in dieser Geschichte des letzten chinesischen Kaisers, die ein Zeitpanorama von 1908 bis 1967 abbildet. Am Ende ist der Ex-Kaiser Puyi, dieser seltsam passive Beobachter des eigenen Lebens, einfacher Gärtner. Heute hat Hollywood China als einen der umsatzstärksten Märkte ganz oben auf dem Zettel. Man denke nur an den Joint-Venture-Film The Great Wall mit Matt Damon als Weststar und Zhang Yimou als chinesischem Star-Regisseur. 1987 allerdings wurde Bertoluccis China-Projekt mit sage und schreibe 9 Oscar-Auszeichnungen hoch geehrt und wenig gesehen. Platz 2. Birdman von Alejandro González Iñárritu, 2013. 43 Millionen Dollar. Ex-Superhelden-Franchise-Star versucht seine Karriere am Theater als Regisseur, Autor und Schauspieler wieder in Schwung zu bringen. Birdman, das ist hohe Kinokunst, die in dieser ohne erkennbare Schnitte erzählten Geschichte alte und neue Medien gegen und aufeinander prasseln lässt. Ein Film, der einen herrlich voyeuristischen Blick hinter den Theatervorhang inszeniert und Liebe, Laster und Unzulänglichkeiten wunderbar enthüllt. Aber das ist nun mal eine klassische Arthouse-Unternehmung, die auch Stars wie Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton oder Emma Stone nicht zum Kassenerfolg machen konnten. Platz 1. Runter mit dem Telefon! Runter mit dem Telefon! The Hurt Locker von Catherine Bigelow, 2009, 17 Millionen Dollar. Irakkrieg 2004, Entschärfung einer Bombe. Zwing ihn, es wegzulegen! Runter mit dem Telefon! Bigelows Film beginnt mit einer Schrifttafel. Der Rausch des Kampfes wird oft zu einer mächtigen und tödlichen Sucht. Denn Krieg ist eine Droge. Dann erzählt The Hurt Locker, tödliches Kommando, von einem US-Bombenentschärfungsteam. Sachlich, gnadenlos, blutig. Bigelow enthält sich dabei jeglicher Wertung. Am Ende allerdings ist ihre Hauptfigur, der Bombenentschärfer, der Macho, der Draufgänger, gespielt von Jeremy Renner, ein Kriegsjunkie, psychisch zerstört. Wenn du erstmal so alt bist wie ich, gibt es vielleicht nur noch ein oder zwei Sachen. Für mich gibt's wohl nur noch eine. The Hurt Locker ist ein Film über den Krieg, der keine Antikriegsbotschaft transportiert, der sich aber auch nicht für patriotische Heldengesänge eignet. Ein kühler, komplexer Film, der weder für die Bellizisten noch für die Pazifisten unter den Kinogängern sexy ist. Aber auch hier half der Oscar-Regen. And the winner is 6 Trophäen an der Zahl. The Hurt Locker. Gar nichts an der Kasse.